Du hast eine Geheimzahl aufgerufen. Du benötigst aber zwei Geheimzahlen, um den richtigen Track zu finden. Gehe zurück zum vorherigen Track und versuche, beide Geheimzahlen zu finden.